Desinformation. Welchen Informationen können wir überhaupt noch trauen? Die Straßenbahn zuckelt durch den Sunset District im Westen von San Francisco. Die meist zwei- bis dreistöckigen Häuser zeichnen sich durch bunte, verzierte Fassaden aus. Es sind die frühen Morgenstunden. An einer Haltestelle steigen wie jeden Tag einige Menschen ein. Aber an diesem Tag ist etwas anders. Heute sind die Blicke vieler Menschen nicht auf ihre Smartphones oder Bücher gerichtet, sondern auf die schlichten Plakate, die überall in der Nähe der Haltestellen und in der Stadt verteilt zu sehen sind. Die Plakate sind minimalistisch, fast steril in ihrem Design. Sie sind weitgehend weiß. In der Mitte zeigen sie ein graues Gerät, das einer Bowlingkugel ähnelt. Darüber steht der Name WorldCoin. Die silberne Sphäre erinnert an eine verkleinerte Ausgabe des Todessterns auf Star Wars. Die Idee hinter dieser Kugel scheint ebenso fantastisch wie die berühmten Science-Fiction-Filme. Sie soll jedem Menschen ermöglichen, seine Iris als Identitätsnachweis zu scannen. 8 Milliarden Menschen. Dies soll den Grundstein für eine globale Digitalwährung und ein bedingungsloses Grundeinkommen legen. Ich habe mich in San Francisco mit einem Mitarbeiter von WorldCoin verabredet. Ich will mir selbst einen Eindruck davon verschaffen, was die Technik kann. Und ich will selbst erleben, wie der Iris-Scanner funktioniert. Dabei gibt es aber zunächst ein Problem. Sorry, mein mobiler Internetzugang funktioniert nicht. Dann kann ich den Scanner leider nicht nutzen, erklärt mir der WorldCoin-Mitarbeiter. Ich schlage vor, den WLAN-Zugang in einem der Geschäfte zu nutzen. In der Kaffeerösterei Beanery werden wir fündig. Wir bestellen uns 2 Latte Macchiato und setzen uns an einen Tisch. Aus einem schwarzen Rucksack zieht der Mitarbeiter den Augenscanner. Er schaltet ihn ein. Wenig später ist er mit dem Internet verbunden und einsatzbereit. Er hält ihn vor mein Gesicht. Die weißen Lampen blinken auf. Dann muss ich einen QR-Code von meinem Smartphone scannen. Der kugelförmige Scanner trägt den Namen Orb, was auf Deutsch Kugel oder Himmelskörper heißt. Er hat etwa die Größe einer Bowlingkugel und bringt 2,8 Kilogramm auf die Waage. Hochauflösende Kameras und diverse Sensoren erfassen das Gesicht und stellen sicher, dass sich tatsächlich ein Mensch vor der Linse befindet. Auf diese Weise soll jede einzelne Person unter Milliarden eindeutig identifizierbar gemacht werden. Ein leuchtender Halbkreis erscheint und schließt sich nach ungefähr 20 Sekunden zu einem Ring. Es hat funktioniert, bestätigt der Mitarbeiter von WorldCoin. Ich gehöre nun zu den über 2 Millionen Menschen, die sich bereits auf dieses Projekt eingelassen haben. In vielen Ländern gibt es mittlerweile Pop-up-Events und Partnergeschäfte, in denen Freiwillige ihre Iris scannen lassen können. Auf der einen Seite fühle ich mich wie ein Pionier, der Neuland betritt. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob ich nicht total naiv bin, so bereitwillig sensible Daten von mir einem Start-up zur Verfügung zu stellen. Sam Altman, der Mann hinter WorldCoin und ChatGPT. Der Vordenker hinter WorldCoin ist Sam Altman. Als Gründer und CEO des Startups OpenAI hat er mit dem Textroboter ChatGPT einen weltweiten Wettbewerb in der künstlichen Intelligenz ausgelöst. Doch anscheinend genügt es ihm nicht, mit 38 Jahren der Schirmherr einer weltverändernden Technologie geworden zu sein und nebenbei in Dutzende ambitionierte Startups zu investieren. Mit WorldCoin wagt er sich an sein nächstes Großprojekt. Zusammen mit dem jungen Unternehmer Alexander Blania aus Bayern setzt Altman ein Konzept um, dass Iris-Scan, Digitalwährung und Grundeinkommen miteinander verbinden soll. Das Konzept sieht vor, dass jeder, der seine Iris mit dem Orb scannt, ein Startkapital erhält. Um dies umzusetzen, hat das Team Freiwillige gesucht. Viele der ersten Gescannten, die teilgenommen haben, stammten aus Entwicklungsländern. Mit Hilfe des Orbs verifiziert WorldCoin, dass jede Person echt ist und sich noch nicht zuvor angemeldet hat. Bei der Registrierung müssen Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer nicht angegeben werden. Wer sich sein Auge scannen lässt, bekommt dafür WorldCoin-Token zugewiesen. Woche für Woche werden neue Token freigeschaltet. Zum Start des Systems gab es einmalig 25 Token als Einstiegsbonus. Ein Token war zum Beginn des Handels Ende Juli 2023 rund $3,30 wert. Rechnerisch war der Einstiegsbonus zu diesem Zeitpunkt also $82,50 wert. Wer wollte, konnte seine WorldCoin an Online-Handelsplätzen gegen US-Dollar oder Euro tauschen. In Kenias Hauptstadt Nairobi stellen sich Zehntausende Menschen an, um sich die Iris scannen zu lassen und den Bonus zu kassieren. Als es zu Tumulten kam, schritt die Polizei ein. Die Ausgabe weiterer WorldCoins wurde von den Behörden zwischenzeitlich gestoppt. Der WorldCoin ist eine dieser gigantischen Ideen, die nichts weniger wollen, als die gesamte Welt zu verändern. Ideen, die nur aus dem Silicon Valley kommen können. Sie bewegt sich zwischen düsterer Zukunftsdystopie und dem Versprechen auf eine bessere Welt. Und sie wäre ohne den Erfolg künstlicher Intelligenz kaum denkbar gewesen. Denn in einer Welt, in der Algorithmen Texte, Bilder und Videos wie Menschen erschaffen können, ist nichts mehr sicher. Plötzlich sollen sich Menschen von einer Maschine scannen lassen, nur um zu beweisen, dass sie wirklich Menschen sind. Ich will von Altman und Blania persönlich erfahren, was sie planen. Das Interview findet über zwei Kontinente hinweg statt. Altman und ich sind in San Francisco. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Blania ist aus Berlin zugeschaltet. Aufgrund der 9 Stunden Zeitverschiebung hat für Blania bereits die Nacht begonnen. Sam Altman gibt sich ganz entspannt. Während des Interviews sitzt er vor einem Bild, das Astronauten während der Mondlandung zeigt. Moonshot, also ein Schuss auf dem Mond, wie bei der Weltraummission, nennen sie in den USA die besonders ambitionierten Projekte. Und so ein Moonshot soll WorldCoin werden, wenn es nach Altman geht. Kryptowährungen gibt es viele. Warum braucht es mit WorldCoin noch eine? Altman überlegt nicht lange und antwortet: Im Internet gibt es ein Problem. Algorithmen werden immer leistungsfähiger. Dadurch ist es schwer zu erkennen, ob wir uns gerade mit einem Menschen oder einem Roboter austauschen. Also brauchen wir einen Weg, der uns Menschen als echte Menschen ausweist. Das klingt banal, ist in der Praxis aber ein schwer zu lösendes Problem. Wir haben viel Zeit und Geld in eine Lösung gesteckt, sagt Altman. Altman ist selbst ein Urheber dieses Problems. Seine Firma OpenAI hat den Textroboter ChatGPT erschaffen, der ein globales Wettrennen um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz ausgelöst hat. Will er also ein Produkt als Lösung für ein Problem verkaufen, das er uns selbst eingebrockt hat? Altman sagt: Ich sehe das nicht so, aber ich verstehe, warum sie diese Verbindung herstellen. Für mich stehen all diese Firmen für unterschiedliche Ideen, einen Weg in die Zukunft zu beschreiten. Es ist nicht so, dass eine Firma das Problem einer anderen Firma lösen soll. Jedes Projekt steht für eine eigene Vision der Zukunft. Der Iris-Scanner könnte einem finsteren Science-Fiction-Film entsprungen sein. Warum ist das überhaupt nötig? Blania schaltet sich ein und sagt: Wir wollen damit die Einzigartigkeit einer Person verifizieren. Sie können komplett anonym bleiben. Ein iPhone lässt sich ja auch mit dem eigenen Gesicht entsperren. Und auch Apple arbeitet an einem Iris-Scanner. Später führt er weiter aus: Unabhängig von OpenAI verwischen die Grenzen zwischen Menschen und Maschinen im Internet immer mehr. Wir wollten anfangs eine digitale Währung schaffen und jedem Menschen einen Teil davon abgeben. Dafür brauchten wir aber einen Weg, um zu verhindern, dass Kriminelle das System missbrauchen. Unsere Lösung ist der Orb, der biometrische Daten erfasst. Dadurch kann er einen Identitätsnachweis hinsichtlich der Einzigartigkeit und dem Menschsein einer Person ausstellen. Die Anwendungsmöglichkeiten gehen aber viel weiter. Langfristig soll WorldCoin als Basis für ein bedingungsloses Grundeinkommen fungieren. An diesem Punkt sind wir noch nicht, sagt Altman. Aber wir leben in einer Welt, in der künstliche Intelligenz sehr mächtig wird. Der Wohlstand wächst rasant. Es wird völlig neue Möglichkeiten geben, was wir machen und erleben können. Ich denke, das wird zu einem besseren Lebensstandard für uns alle führen. In solch einer Welt ist ein bedingungsloses Grundeinkommen eine großartige Idee, die wir ausprobieren sollten. Die Idee eines Grundeinkommens fasziniert viele Vordenker in der US-Technologieszene bereits seit Jahren. Tesla-Chef Elon Musk sagte zuletzt im Jahr 2023: Ich gehe davon aus, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen werden. Auch Meta-Chef Mark Zuckerberg hat sich dafür ausgesprochen. Dahinter steht die Vorstellung, dass Lohnarbeit, wie wir sie heute kennen, durch technologischen Fortschritt radikal verändert wird. Damit alle Menschen genug Einkommen zum Leben haben, sollen sie daher eine regelmäßige Summe an Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Die Idee von WorldCoin geht weit über das Grundeinkommen hinaus. Das Projekt soll mehreres zugleich sein. Eine Identitätsplattform, eine digitale Währung und die Plattform, die ein weltweites Grundeinkommen möglich machen kann. Was das Projekt darüber hinaus so einzigartig macht, sind nicht nur sein bekannter Gründer und der futuristisch wirkende Iris-Scanner, sondern auch die starke Verbindung zu Deutschland. Alexander Blanier erlangte seinen Bachelorabschluss in Physik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Für seine Masterarbeit wechselte er als Austauschstudent an das California Institute of Technology, Caltech in Los Angeles. Mein Plan war eigentlich, in theoretischer Physik zu promovieren, erinnert sich Blanier. Doch dann erhielt er eine E-Mail von Sam Altman, der ihm von seiner Vision einer globalen Währung berichtete. Es klang alles so absurd, meint Blanier, aber er ließ sich dennoch überreden, trat dem Projekt 2020 bei und stieg später zum CEO auf. Im März 2020 reist Blanier nach Deutschland. Während er im Flugzeug sitzt, verhängen die USA aufgrund des Coronavirus eine weitreichende Einreisesperre für Europäer. Ich war im Flugzeug und wusste, ich konnte nicht zurück, erzählt Blanier. Er verlegte den Mittelpunkt des jungen Projekts vom Silicon Valley nach Erlangen an seinen alten Studienort. Trotz Corona dürfen US-Amerikaner weiterhin nach Europa reisen. So werden Experten von Elite-Universitäten wie Stanford oder dem Massachusetts Institute of Technology, MIT, nach Erlangen gebracht. Wir hatten all diese brillanten Köpfe aus aller Welt für 2 Jahre in Erlangen, um das Unternehmen aufzubauen, erzählt Blanier. Es war total unwirklich. Wir waren nicht einmal direkt in Erlangen, sondern im Vorort Tennenlohe. Mittlerweile ist das Team nach Berlin umgezogen. Auch in San Francisco gibt es ein Büro. Die Firma hinter dem Projekt nennt sich Tools for Humanity, also Werkzeuge für die Menschheit. Blanier ist der Chef. Dem Projekt schlägt viel Misstrauen entgegen. Edward Snowden, der prominenteste Whistleblower unserer Zeit, brachte vor einem Jahrzehnt das Ausmaß der globalen Überwachungspraktiken der USA ans Licht und befindet sich heute im Exil in Moskau. Er sieht in WorldCoin ein riskantes Vorhaben. Er stellt keinen Katalog von Augäpfeln, mahnte Snowden im Jahr 2021. Auch zahlreiche Datenschutzexperten betrachten den Orb als potenzielles Überwachungswerkzeug. Adam Schwartz, ein Anwalt aus San Francisco, ist für die Electronic Frontier Foundation, EFF, tätig, eine Organisation, die sich auf digitale Bürgerrechte spezialisiert hat. Schon während meiner Zeit als Korrespondent in China hatte ich öfter mit der EFF zu tun. Es ist eine Truppe von versierten Hackern, die zu viel Macht in der Hand von Regierungen und Firmen sehr kritisch gegenüberstehen. Bei der EFF gibt es zudem viel Fachwissen. Deshalb frage ich dort nach. Spielt nicht mit dem Feuer, appelliert Schwartz an Altman und Blanier. Das Risiko eines persönlichen Missbrauchs sei kaum abschätzbar. Wenn jemandem ein Passwort abhanden komme, könne es ersetzt werden. Bei Verlust eines Führerscheins können neue Dokumente ausgestellt werden. Unsere biologischen Merkmale aber sind unveränderlich, warnt Schwartz. Er ist der Meinung, dass schon die Grundannahme von WorldCoin nicht stimmt. Ich glaube schlicht nicht, dass wirklich die Iris aller Menschen gescannt werden müssen, um einen Nachweis unseres Menschseins zu erbringen. Des Weiteren sei es grundsätzlich falsch, Privatsphäre und finanzielle Anreize zu verbinden, wie es bei der Kombination von Iris-Scan und Grundeinkommen der Fall ist. Der österreichische Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems, der bereits erfolgreich gegen Facebook und die EU geklagt hat, äußert ebenfalls Bedenken. Das durchschnittliche Startup ist ein Strohfeuer, das nach wenigen Monaten oder Jahren nur noch eine Konkursmasse ist oder sonst wie verwertet wird. Man hat gute Chancen, dass die eigene Iris dann Teil dieser Masse wird. In China ist WorldCoin eigentlich nicht verfügbar. Auf der vom Online-Händler Alibaba betriebenen Plattform Taobao lassen sich aber WorldCoin-Zugangsdaten aus Ländern wie Kenia oder Indonesien für 10 bis 20 Euro kaufen. Die Zugangsdaten ließen sich nutzen, um damit etwa an gratis zugeteilte WorldCoin-Token zu kommen oder um eine KI als Mensch auszugeben. Gefälschte Zugänge könnten damit missbraucht werden, um das System auszuhebeln. Denn wenn sich ein KI-Roboter mit geklauten Daten im Internet als Mensch ausgeben kann, nützt die Verifikation von echten Menschen wenig. Blania bezeichnet den Handel mit Zugangsdaten in China als bedauerlich. Er betont, dort würden ausschließlich Zugangsdaten verkauft, es habe aber niemand Zugriff auf die Bilddaten der Iris-Scans von Betroffenen. Andere Experten stört die Struktur hinter WorldCoin. Die Technik entwickelt Tools for Humanity mit Hauptsitz in San Francisco und einer Tochterfirma in Berlin. Eine Stiftung soll das Projekt langfristig steuern. Die ist wiederum auf den Kaimaninseln angesiedelt. Das britische Überseegebiet in der Karibik ist für seine laxen Steuer- und Datenschutzgesetze bekannt. Blania zufolge bevorzugen viele Kryptounternehmen die Kaimaninseln als ihren Standort, da diese eine dezentrale Struktur ermöglichen. Langfristig sollen die Inhaber von WorldCoin und nicht er oder Altman über die Zukunft des Projekts bestimmen. In Bezug auf den Datenschutz unterliegen wir der Zuständigkeit des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, erklärt Blania. Die Behörde sei bekannt für ihren rigorosen Datenschutz und es habe bereits Gespräche gegeben. Das will ich genauer wissen und rufe in München an. Ich erreiche Michael Will auf seinem Handy. Er ist der Präsident der Bayerischen Datenschützer und er freut sich über das Interesse an WorldCoin. Selten habe er eine so spannende Aufgabe gehabt wie bei diesem Fall. Da Blania und sein Team ihre Arbeit in Erlangen begonnen haben, ist Will mit seiner Behörde federführend zuständig. Daher laufen auch Anfragen aus anderen EU-Staaten bei ihm ein. Das Urteil von Will und seiner Behörde hat daher besonders viel Gewicht. Es habe keine Abstimmung mit WorldCoin gegeben, sagt Will. Richtig ist, dass wir eine datenschutzrechtliche Untersuchung zu dem genannten Sachverhalt eingeleitet haben. Bei WorldCoin gehe es um eine Datenverarbeitung, die für die betroffenen Personen hohe Risiken birgt. Anders ausgedrückt, Will und sein Team schauen besonders genau hin. Es geht um viel. Sollte die Behörde einen Verstoß feststellen, könnte das die Zukunft von WorldCoin in Europa gefährden. Eine abschließende Entscheidung der Behörde gibt es noch nicht. Das Team von WorldCoin sei aber sehr auskunftsfreudig und habe bereits viele Daten und Informationen bereitgestellt, sagt Will. Er selbst könne aber nur für den Bereich Datenschutz sprechen. Da WorldCoin eine Digitalwährung werden wolle, sei auch die Finanzmarktaufsicht BaFin zuständig. Will empfiehlt mir, auch mit der BaFin in Frankfurt zu sprechen. Dort erreiche ich eine Pressesprecherin. Wir haben die Aktivitäten von WorldCoin im Blick, sagt sie. Altman hatte behauptet, dass WorldCoin in Ländern wie Deutschland starte, weil seine Geschäftsidee dort legal sei, in den USA jedoch nicht. Ob das Unternehmen jedoch tatsächlich alle Gesetze und Bestimmungen in Deutschland einhält, bleibt bisher ungewiss. Das Unternehmen Tools for Humanity verfügt über keine Erlaubnis der BaFin, stellt die Behördensprecherin klar. Hat WorldCoin also voreilig gehandelt? Vielleicht sogar gegen Gesetze verstoßen? Das sei nicht klar, sagt die Sprecherin. Es müsse erst noch geprüft werden, ob überhaupt eine Erlaubnis erforderlich gewesen sei oder nicht. Das hätten Blania und sein Team im Vorfeld machen können. Voranfrage nennt die BaFin ein solches Verfahren. Die BaFin-Sprecherin: Eine solche Voranfrage haben wir weder von Seiten WorldCoins noch von Tools for Humanity erhalten. Nun schaut sich die Behörde das Projekt genauer an. Ausgang ungewiss. Eine Firmensprecherin betont auf Rückfrage, die Firma halte sich an alle Gesetze. Je weiter ich in der Recherche komme, desto mysteriöser wird das WorldCoin-Projekt. Selbst die Behörden scheinen unsicher zu sein, was sie von dem Start-up mit dem Iris-Scanner und der Digitalwährung halten sollen. Ist KI die neue Atombombe? Ein Projekt wie WorldCoin wäre vor wenigen Jahren noch schwer vorstellbar gewesen. Aber in einer Welt, in der künstliche Intelligenz Texte, Bilder und Videos wie ein Mensch erstellen kann, scheint nahezu alles möglich. Ausgerechnet Sam Altman, der Mann hinter OpenAI und ChatGPT, zieht den Vergleich mit der 1945 erstmals gezündeten Atombombe. Ich würde mir etwas Vergleichbares zur Internationalen Atomenergiebehörde für künstliche Intelligenz wünschen, sagt Altman. Die in Wien ansässige Organisation wurde 1957 gegründet. Ihr gehören mehr als 150 Länder an. Die Organisation entsendet Inspektoren in Länder, die nukleares Material zur Energiegewinnung nutzen. Sie hat Sicherheitsvorgaben für den Einsatz und die Verwendung des nuklearen Materials aufgestellt und überprüft sie. Damit will sie auch sicherstellen, dass das Wissen aus der Atomenergie nicht zu militärischen Zwecken verwendet wird, um etwa Atombomben zu bauen. Altman warnt: Wir Menschen können exponentielles Wachstum kaum erfassen. KI stehe noch ganz am Anfang. Schon heute übertreffe die Technologie in einigen Bereichen die Leistungen von Menschen. Aber was könne erst in ein paar Monaten oder Jahren möglich sein? Für Meredith Whittaker sind solche Aussagen ein Ablenkungsmanöver. Das sind alles leere Worthülsen, sagt Whittaker. Die Tech-Expertin sitzt in einer Ecke eines Parkhauses im Zentrum von San Francisco. Sie ist umgeben von nackten weißen Betonsäulen. Die Deckenleuchten werfen kaltes Licht auf den grauen Betonboden, der von vereinzelten Ölflecken gezeichnet ist. Die Fenster sind mit Staub bedeckt. In dem Gebäude findet die jährliche Technologiekonferenz der Nachrichtenagentur Bloomberg statt. Sam Altman war gerade auf der Bühne. Wenig später ist auch Whittaker dran. Bis dahin haben die Veranstalter sie auf die Parketage abgeschoben. Was für ein Mist, das ist wieder typisch. Die Tech-Brüder sind in der Lounge und ich muss auf dem Parkplatz frieren, flucht sie, während sie ihre schwarze Lederjacke enger um ihren Körper zieht. Es gäbe nicht mal eine funktionierende Heizung, klagt Whittaker. Das sagt eigentlich schon alles, oder? Fragt sie, als ich sie im Parkhaus zum Interview treffe. Whittaker gehört zu den wenigen Kritikerinnen und Kritikern der Branche. Sie führt den Chefs der Tech-Konzerne ihre Fehler vor. Dabei gehört sie zu den ganz wenigen prominenten Frauen der Branche. Im Jahr 2023 machten von Frauen gegründete Firmen nur 2,1% aller von Risikokapitalgebern finanzierten Startups aus. Das geht aus einer Berechnung des Branchendienstes PitchBook hervor. Die Technologiebranche in den USA ist vor allem von weißen Männern geprägt. Whittaker hat Sorge, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz die bestehenden Machtstrukturen festigen wird und damit Frauen oder auch Minderheiten den Zugang zu wichtigen Entscheidungen erschwert. Whittaker weiß, wovon sie spricht. 13 Jahre arbeitete sie für den Tech-Konzern Google und kritisierte in dieser Zeit unter anderem die Kooperation des Unternehmens mit dem US-Militär und auch die Benachteiligung von Frauen, Afroamerikanern und Latinos. Anschließend war sie Professorin an der New York University. Heute ist sie Präsidentin der Signal Foundation, die den gleichnamigen verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst betreibt. Whistleblower Edward Snowden empfiehlt das Programm als sichere Alternative zu Messenger-Diensten wie WhatsApp. Die Leistung der KI-Firmen beruht darauf, dass sie den Überwachungskapitalismus ausbeuten, sagt Whittaker. Unternehmen wie Microsoft, Amazon, der Google-Konzern Alphabet oder der Facebook-Konzern Meta sammelten gigantische Mengen an Daten. Modelle wie GPT-4 seien mit nahezu allen im Internet verfügbaren Daten trainiert worden, ohne Rücksicht auf Datenschutz oder Urheberrechte. Ökonomin Shoshana Zuboff von der Harvard University gilt als Urheberin der Theorie des Überwachungskapitalismus. Für sie haben vor allem Konzerne wie Google eine neue Form des Kapitalismus entwickelt. Er beruht darauf, dass Unternehmen Profit aus der Überwachung unseres Verhaltens ziehen können. Persönliche Daten sind demnach ein Rohstoff, den die Tech-Konzerne sammeln und unter anderem für Werbezwecke zu Geld machen. In ihrem richtungsweisenden Buch »Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus« entwickelt sie eine neue Theorie des Kapitalismus, in einer Zeit mächtiger Digitalkonzerne. Für Zuboff greift unser allgemeines Verständnis dieser Unternehmen zu kurz. Es gibt den bekannten Spruch, wenn du nicht für ein Produkt zahlst, bist du das Produkt. Zuboff hält diese Aussage für verharmlosend. Um ihre Theorie zu verstehen, hilft ein Bild. Kunden betreten ein Geschäft, in dem alles kostenlos scheint. Während sie durch die Gänge gehen, wird jeder ihre Schritte heimlich beobachtet und analysiert. Daraus werden Vorhersagen getroffen, was ein einzelner Kunde als nächstes machen wird. Diese Prognosen werden dann verkauft. Zuboff argumentiert, dass wir in der digitalen Welt nicht einfach nur das Produkt sind, das verkauft wird. Es ist komplizierter und noch entwürdigender. Wir sind das Rohmaterial. Unsere Daten, unser Verhalten, unsere Vorlieben werden eingesammelt und analysiert. Das eigentliche Produkt sind die Vorhersagen über unser zukünftiges Verhalten. Diese werden den meistbietenden Werbekunden verkauft. Es geht laut Zuboff aber nicht nur darum, uns Werbung zu zeigen. Es geht darum, unser Verhalten und unsere Entscheidungen vorherzusagen und dann gezielt zu beeinflussen. Für Zuboff ist das Modell so mächtig, dass es die Funktionsweise der Demokratie unterlaufen kann. Für sie ist klar, dass große Technologieunternehmen so viel Macht auf sich vereinen, dass ihre digitalen Werkzeuge genutzt werden können, um die politische Meinungsbildung zu unterlaufen. Sie verweist beispielsweise auf den Skandal rund um das britische Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica. Die Firma sammelte Daten von der Facebook-Nutzerschaft über eine App, die als Persönlichkeitstest getarnt war. Damit stellte die Firma detaillierte Profile von Millionen von Menschen zusammen. Diese Profile wurden schließlich für gezielte politische Werbung genutzt. Cambridge Analytica war nur ein Mittelständler aus Großbritannien, der von einem Whistleblower überführt wurde. Zuboff geht davon aus, dass die Möglichkeiten der Manipulation durch die großen Technologiefirmen wie Meta oder Alphabet noch viel weiter gehen. Künstliche Intelligenz wird die Macht der Technologiekonzerne weiter steigern, warnt Whitaker bei unserem Gespräch in San Francisco. Die großen Konzerne haben kein Interesse an Privatsphäre oder Datenschutz, argumentiert sie. Diese sammelten so viele Informationen, wie sie nur kriegen können. Diese werden dann Trainingsdaten für die nächste, verbesserte Version der jeweiligen KI-Systeme. Gleichzeitig kontrollierten die großen Konzerne den Zugang zu leistungsfähigen Supercomputern in Datenzentren überall auf der Welt. Deshalb hätten Startups wie OpenAI früh enge Partnerschaften zu den großen Tech-Konzernen gesucht. Die größten Rechenzentren in Nordamerika und Europa betreiben Microsoft, Google und Amazon. Sam Altman wählte Microsoft als Partner für OpenAI und trainiert die KI-Modelle des Unternehmens auf deren Servern. Aidan Gomez nutzt die Rechenzentren von Google für sein Startup Cohere. In China gibt es eine ähnliche Struktur. Die größten Technologieunternehmen des Landes gehören ebenfalls zu den Betreibern der leistungsfähigsten Rechenzentren. Das macht sie zu den entscheidenden Partnern von nahezu allen KI-Firmen im Land. In China sind die dominanten Anbieter nicht Microsoft, Google und Amazon, sondern Baidu, Alibaba und Tencent. Die großen Tech-Konzerne kontrollieren alle entscheidenden Stellen und sie werden immer mächtiger, klagt Whitaker. Es sei richtig, dass zumindest Europa versuche, die Macht der Konzerne mit strengen Vorgaben einzudämmen. Das liege aber vermutlich auch daran, dass Europa keinen einzigen Technologiekonzern habe, der mit Firmen wie Google, Amazon oder Baidu mithalten könne. Europas größter Technologiekonzern SAP spielt nicht in derselben Liga wie die Giganten in den USA und China. Er ist sogar dabei, seine eigenen Serverkapazitäten zurückzufahren. SAP setzt lieber auf enge Partnerschaften mit Firmen wie Microsoft, Google und Amazon. Mit dem Messenger-Dienst Signal will Whitaker ein Gegenmodell zu den großen Technologiefirmen bilden. Die Anwendung für Smartphones und Computer funktioniert ähnlich wie WhatsApp. Menschen können sich Texte, Bilder oder Dateien schicken. Sie können sich außerdem per Audio oder Video anrufen. Das alles geschieht verschlüsselt. Hinter Signal steht neben Whitaker unter anderem Brian Acton. Der Tech-Unternehmer hat WhatsApp mitgegründet. Er war jedoch unzufrieden, was Facebook-Chef Mark Zuckerberg nach dem Aufkauf von WhatsApp mit der Plattform machte. Deshalb steckte Acton sein Geld in Signal als datenschutzfreundliches Gegenmodell. Meta ist dabei, WhatsApp auf die Bedürfnisse von Firmenkunden zuzuschneiden. Gegen Geld können diese mit ihrer Kundschaft in Kontakt treten. Mark Zuckerberg will WhatsApp zu einem Profittreiber machen. Signal verfolgt ein grundsätzlich anderes Modell. Profit spielt keine Rolle. Daten werden auch nicht an Drittanbieter verkauft. Die Anwendung finanziert sich vor allem über Spenden. Wir sind nur etwas mehr als 40 Leute, sagt Whittaker. Es sei verrückt, dass so ein kleines Team überhaupt gegen Giganten wie Google mit mehr als 175.000 Beschäftigten bestehen könne. Das ist harte Arbeit. Aus unserem kleinen Team müssen immer wieder Leute mitten in der Nacht aufstehen, um akute Fehler zu beheben, erzählt Whittaker. WhatsApp, als nur eines von vielen Produkten des Meta-Konzerns, habe hingegen Zugriff auf tausende Ingenieure überall auf der Welt. Signal zeige, dass es Alternativen zur Übermacht der großen Konzerne gebe. Der Einsatz von KI sei aber ein grundsätzliches Problem. Immer mehr Menschen werden dazu gedrängt, KI-Systeme in intimen Bereichen ihres Lebens zuzulassen. Das ist eine riesige Gefahr für die Privatsphäre, warnt Whittaker. Die Risiken und Gefahren, die Zuboff und Whittaker beschreiben, sind keine theoretischen Probleme. Es sind konkrete Beschreibungen von praktischen Bedrohungen. KI eröffnet völlig neue Möglichkeiten, Wahlen zu manipulieren oder die Meinungen von Millionen von Menschen gezielt zu beeinflussen. Falschbotschaften lassen sich millionenfach automatisiert erstellen und an einzelne Menschen anpassen. Es ist das Prinzip, das schon Cambridge Analytica verfolgt hat. Mittels KI lässt es sich aber unbegrenzt ausweiten. Um diese Risiken besser zu verstehen, habe ich einen Termin an der Stanford University ausgemacht. KI als Werkzeug der Manipulation. Die Sonne strahlt über dem Campus der Hochschule in Palo Alto. Die sandsteinfarbenen Fassaden des Main Quadrangle, des ältesten Gebäudes der Hochschule im Zentrum des Universitätsgeländes, erstrahlen in warmem Licht. Im Seitenflügel hat die Psychologiefakultät ihren Sitz. Das historische Bauwerk mit den dicken Steinmauern und romanischen Bögen gehört zu den besten Forschungseinrichtungen der Welt. Psychologieprofessor Johannes Eichstädt läuft über den Campus. Ich versuche Schritt zu halten. Dabei ärgere ich mich, dass ich keine Sonnencreme eingepackt habe. In San Francisco bin ich im dichten Nebel losgefahren. Rund 50 Kilometer weiter, südlich in Palo Alto, scheint die Sonne. Mal wieder. Ich wollte Eichstädt treffen, weil er darauf spezialisiert ist, das Verhältnis von künstlicher Intelligenz, menschlichem Verhalten und menschlicher Psyche zu analysieren. Dafür ist die Stanford University ein einzigartiger Ort. Hier werden viele der Grundlagentechnologien entwickelt, auf denen KI-Systeme beruhen. Gleichzeitig ist die Hochschule weltweit in vielen psychologischen Forschungsfeldern führend. In Deutschland ist die Fakultät vielen ein Begriff, weil hier das berühmte Stanford Prison Experiment durchgeführt wurde. Unter der Leitung von Philipp Zimbardo wurden Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt, Wärter und Gefangene. Das Experiment zeigte auf erschreckende Weise, wie normale Menschen unter bestimmten Bedingungen zu Tätern werden können. Eichstädt untersucht, wie künstliche Intelligenz Menschen schon heute beeinflussen kann. Textroboter wie ChatGPT können nicht nur hochwertige Texte formulieren. In einer Studie, die Eichstädt zusammen mit Kollegen durchführte, zeigte er, wie weit die Technologie heute schon geht. Für das Experiment ließ Eichstädt eine große Stichprobe von US-Amerikanern Botschaften zu kontroversen Themen lesen. Dabei ging es um umstrittene Fragen wie eine CO2-Steuer, bezahlte Elternzeitprogramme und ein Verbot des in den USA vielfach erlaubten Besitzes von halbautomatischen Sturmgewehren. Einen Teil dieser Botschaften hatten Menschen geschrieben, der Rest war KI-generiert. Überraschenderweise waren die von künstlicher Intelligenz generierten Nachrichten genauso überzeugend wie Botschaften, die von Menschen verfasst wurden. Die Studienteilnehmer empfanden erstere sogar als sachlicher und logischer. Dabei haben KI-Aussagen eine besondere Eigenschaft. Die Systeme lassen sich nahezu unbegrenzt skalieren. Wenn sie im Experiment schon so gut abschneiden, dann werden sie absehbar ein mächtiges Werkzeug für die gezielte Beeinflussung von Menschen sein. Die USA wählen im November 2024 ihren Präsidenten. Schon 2016 soll Russland mit Desinformation gezielt in die Präsidentschaftswahl eingegriffen haben. Laut Analysen der US-Bundespolizei FBI soll Russland unter dem Namen Project Lacta hunderte Menschen beschäftigt haben, um Falschbotschaften zu verfassen, irreführende Werbung zu schalten oder Hackerangriffe durchzuführen. Künstliche Intelligenz könnte vergleichbare Aktionen in völlig neuem Maßstab möglich machen. Denn eine KI braucht keine Pause und kann nahezu unbegrenzt viele Botschaften verfassen. Sie kann auch automatisch testen, welche Botschaft bei welchem Publikum besonders gut verfängt. Der Fall könnte ein Vorbote dessen sein, was im November passieren könnte. 2016 sei die erste Social-Media-Wahl gewesen, so Forscher Eichstätt. Die Ermittlungen des FBI zeichneten nach, wie Plattformen wie Facebook für die massenhafte Beeinflussung genutzt wurden. Die Technologieunternehmen hätten daraufhin ein Immunsystem gegen diese Art des Missbrauchs entwickelt, mit Algorithmen und Teams, die gezielte Beeinflussung erkennen. Doch ähnlich wie 2016 könnten die Tech-Unternehmen auch im Jahr 2024 überrumpelt und die Präsidentschaftswahl die erste KI-Wahl der Welt werden. Im Jahr 2024 gibt es wieder eine neue Technologie, auf die die Medienlandschaft und die Technologiekonzerne im Grunde nicht vorbereitet sind, mahnt Eichstätt. Genau gegen diese Art der Einflussnahme gäbe es noch keine Gegenstrategie. Es sei wahrscheinlich, dass Interessengruppen oder ausländische Geheimdienste wieder versuchten, die Wahl zu kapern, dieses Mal mit Hilfe von KI. Wie genau sich dies entfalten wird, ist schwer vorherzusagen, warnt Eichstätt. KI-Systeme können auf einzelne Wählende zugeschnittene Texte, Bilder oder Videos generieren, um genau ihrer Situation entsprechende Botschaften zu formulieren. Das wäre vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen. Klassische Wahlplakate könnten verschwinden und durch eine Hyperpersonalisierung ersetzt werden. Wichtig sind dann nicht mehr große Werbetafeln an der Straße, sondern die unzähligen digitalen Bilder, die Wählende auf ihren Smartphones oder Computern erreichen, immer genau auf eine einzelne Person zugeschnitten. Diese Szenarien sind schon heute allen Beteiligten klar. Öffentlich betonen zwar Unternehmen wie Meta und Alphabet, dass sie alles unternehmen, um die massenhafte Verbreitung von Falschinformationen zu unterbinden. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass beide Konzerne genau in den Abteilungen, die gegen Falschinformationen kämpfen, Personal abgebaut haben. Eine Schlüsselrolle könnte während der Wahl auch Elon Musk spielen. Er hat die Plattform Twitter gekauft und in X umbenannt. Der Vogel ist befreit, schrieb Musk zum Abschluss der Übernahme in Anspielung auf das Twitter-Logo, das einen Vogel darstellte. Er hatte der Plattform mehrfach vorgeworfen, sich von Regeln vermeintlicher politischer Korrektheit fesseln zu lassen. Aber was der reichste Mann der Welt unter mehr Freiheit versteht, lernte die Öffentlichkeit im November 2022, wenige Tage nach dem Aufkauf durch Musk. Es ist die Freiheit, auf einen Schlag einen Großteil der Belegschaft zu entlassen und die Freiheit, alles zu sagen, was denkbar ist. Ein Beispiel seines Freiheitsverständnisses lieferte Musk per Tweet gleich mit. Während er sich in der Twitter-Zentrale in der Innenstadt von San Francisco zum Chief Tweet ausrief, kämpften nur wenige Kilometer entfernt Ärzte um das Leben des 82 Jahre alten Ehemannes der demokratischen Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Er lag mit einer Schädelfraktur im Krankenhaus, nachdem ein wohl rechtsradikaler Angreifer ihn in seinem Haus mit einem Hammer niedergeschlagen hatte. Elon Musk hatte schnell eine Meinung zu dem Fall und twitterte sie. Es gibt die kleine Möglichkeit, dass bei der Geschichte mehr dahinter steckt. Dazu teilte er einen Link zu einem Artikel auf einer für ihre Verschwörungstheorien berüchtigte Website. Dort steht mit Verweis auf eine einzige anonyme Quelle, Die Attacke sei das Resultat von einem Streit Pelosis mit einem schwulen Prostituierten gewesen. Zwar löschte Musk den Tweet wieder, aber die Botschaft war in der Welt. Der reichste, vielleicht bald einflussreichste Mann der Welt verbreitete hier eher Verschwörungserzählungen als konkrete Angaben der Polizei zur Tat. Die potenziell gesellschaftszersetzenden Wirkungen von sozialen Medien mögen schon länger bekannt sein. Musk aber hebt nun die Bedrohung auf eine neue Stufe. Bereits in den Tagen nach Musks Übernahme von Twitter überfluteten Hass und Hetze das Netzwerk. Der Gebrauch des N-Wortes sei nach der Übernahme um 500% angestiegen, ermittelte eine Untersuchung der Montclair State University. Im Jahr 2023 lieferte Musk Skandale und Streit um seine Plattform. Konzerne wie Apple, Disney oder Volkswagen wollten ihre Anzeigen nicht länger neben Hassrede, Antisemitismus und Verschwörungstheorien sehen und stellten ihre Werbebudgets ein. Als Musk darauf im Dezember 2023 bei einer Konferenz der New York Times angesprochen wurde, polterte der Tech-Pionier, er habe eine klare Botschaft an die Manager der abtrünnigen Werbekunden. Go fuck yourself. Sam Altman versucht mit Blick auf die US-Wahl, seinen Iris-Scanner als einen Teil der Lösung gegen massenhafte Falschinformationen zu positionieren. Wer sich per Orb als Mensch ausweise, solle auch im Digitalzeitalter zeigen können, dass eine Botschaft wirklich von einem Lebewesen und keiner KI verfasst wurde. Doch Altman dringt mit diesem Versprechen schwer durch. Die Plakate für die Orbs von WorldCoin, die in San Francisco aufgehängt worden waren, waren innerhalb weniger Tage an vielen Stellen der Stadt abgerissen. Orwell hatte recht, hat jemand in roter Farbe auf einige der Plakate gesprüht. Es ist eine Anspielung auf den dystopischen Zukunftsroman 1984 von George Orwell. Er beschreibt darin eine Gesellschaft, die einer kompletten technologischen Kontrolle durch eine übermächtige Partei unterworfen ist. Viele sehen heute die Orbs von Altman wohl eher als Teil des Problems, denn als Teil der Lösung. Sicherheit im Netz. Die Fähigkeit der KI-Systeme, ein Instrument der Kontrolle zu sein und die Gefahr, dass die Wahrnehmung der Realität vollkommen verzerrt wird, treibt viele Politiker im Westen um. So hat der britische Premierminister Rishi Sunak im November 2023 erstmals eine globale KI-Konferenz ausgerichtet, bei der es auch um sogenannte Deepfakes ging, also realistisch wirkende Medieninhalte, die durch KI-Technologie erzeugt wurden. Darauf wurde bislang noch keine klare regulatorische und technische Antwort gefunden. US-Präsident Joe Biden hatte wenige Tage zuvor ein Dekret erlassen, das KI-Firmen strengere Regeln auferlegt. Firmen, die KI-Modelle entwickeln, sind dazu angehalten, Sicherheitstests durchzuführen und müssen deren Ergebnisse vorlegen. Ähnlich wie beim deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz können also auch demokratische Staaten die großen Technologieunternehmen zur Mithilfe verpflichten. Das oft als Netz-DG abgekürzte Gesetz ist seit dem 1. Oktober 2017 in Kraft. Es ist darauf ausgelegt, Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte auf sozialen Netzwerken zu regulieren. Es schreibt Digitalplattformen vor, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu löschen oder zu sperren. Ist nicht klar, ob ein Inhalt rechtswidrig ist, verlängert sich die Frist auf 7 Tage. Bis dahin gab es in Deutschland oft das Problem, dass augenscheinlich strafbare Inhalte, wie beispielsweise der Aufruf zu Gewalt, mitunter monatelang über Digitalplattformen wie Facebook oder Twitter verbreitet wurden und die Plattformen auch auf Beschwerden nicht reagierten. Das wollte der Gesetzgeber mit dem Netz-DG ändern. Das deutsche Gesetz soll daher als eine Verlängerung des ohnehin geltenden Rechtsrahmens in den digitalen Raum fungieren. Inhalte, die erlaubt sind, sind es sowohl im direkten Austausch als auch im Internet. Verbotene Aussagen sollen auch online eingegrenzt werden. Bei Verstößen sieht das Netz-DG Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro vor. Plattformbetreiber wie der Facebook-Konzern Meta setzen schon heute Algorithmen ein, um strafbare Inhalte zu erkennen. Gewaltaufrufe, Hassrede oder andere verbotene Inhalte sollen möglichst gestoppt werden, bevor jemand sie sieht. Kein Mensch könnte alle Inhalte überwachen. Was online bleibt und was gelöscht wird, machen die Technologiekonzerne auch vom Land der Verbreitung abhängig. Es stimmt aber auch, dass die jeweiligen Gesetze Interpretationsspielraum zulassen. Letztlich interpretiert ein Konzern wie Meta selbst, wo genau die roten Linien auf seiner Plattform sind. Wer einen Post auf Facebook entgegen der Einschätzung von Meta für rechtswidrig hält, kann vor Gericht ziehen, wenn ihm dieser Weg in seinem Land offen steht. Europa will die Risiken mit dem AI Act als neuem Gesetzesrahmen eindämmen. Dazu mehr in Teil 4. Unternehmen wie Adobe meinen, eine technische Lösung für manipulierte Bilder gefunden zu haben. Adobe-Manager Andy Parsons sagt, wir können Bildmanipulationen transparent machen. Er leitet die Content Authenticity-Initiative beim Technologiekonzern Adobe. Die Firma steht hinter Programmen wie Photoshop. Sie kennt sich also bestens mit der Manipulation von Bildern aus. Sein Team hat im Jahr 2019 einen Industriestandard entwickelt, an dem sich ablesen lässt, ob ein Bild bearbeitet wurde. Wir erleben ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, sagt Parsons. Es werde immer schwerer, manipulierte Bilder zu erkennen. Mehr als 1000 Firmen und Organisationen haben sich dem Adobe-Standard angeschlossen. Viele wichtige Namen fehlen jedoch. Der Google-Konzern Alphabet stellte kürzlich eine eigene Technologie vor, um KI-Bilder erkennbar zu machen. Parsons räumte ein, es ist nicht leicht, alle Beteiligten von einem Konzept zu überzeugen. Die Herausforderungen seien gewaltig, aber vielleicht schaffe das den entscheidenden Impuls für ein gemeinsames Vorgehen der Branche. Auf einen Blick. Hauptthema: Künstliche Intelligenz kann Texte wie Menschen erstellen, Bilder wie Fotos erschaffen oder Stimmen von Menschen exakt nachahmen. Damit lassen sich Original und Fälschung heute kaum noch unterscheiden. Künstliche Intelligenz kann die Verbreitung von Falschinformationen massiv ausweiten und beschleunigen. Warum das wichtig ist? Die Risiken der Technik stellen die Basis für unser Leben im digitalen Zeitalter in Frage. Niemand kann sich mehr sicher sein, dass er es mit einem Menschen und nicht mit einer Maschine zu tun hat. Technologievordenkerinnen wie Meredith Whittaker oder Harvard-Professorin Shoshana Zuboff sehen darin eine Gefährdung der Demokratie. Hintergrund: OpenAI-CEO Sam Altman will eine technologische Lösung für das Problem liefern. Mit WorldCoin hat er zusammen mit dem deutschen Physiker Alexander Blanier ein Projekt gestartet, bei dem sich alle Menschen der Welt die Iris scannen lassen sollen, um sich damit in der digitalen Welt als echte Menschen auszuweisen. So soll auch im Internet ein Austausch möglich sein und Falschinformationen eingedämmt werden. Ausblick: Im Jahr 2024 stehen weltweit viele Wahlen an. Die USA stimmen über ihren künftigen Präsidenten ab. Das Risiko für Missbrauch und Desinformationen mittels künstlicher Intelligenz ist gewaltig. Wirksame Mittel dagegen fehlen bislang. Es ist auch noch völlig unklar, ob WorldCoin in dieser Situation eher eine Hilfe oder ein neues Risiko darstellt.